Kleiner Test, wird das fest, I'm the best, ich krieg den Rest, ich bin Freezy Trap. Hi, ich bin der Yoshi, ich hab mega Durst, ich hab auch Hunger, ich beiß in die Wurst. Du glaubst, du bist der Beste. Hey, Alter, ficken, Alter, mach den Scheiß aus. Mach das nie wieder, okay, also Freezy, leg los. Kommst du in mein Viertel nach Rosendorf? Weißt du nicht, wo du hier gelandet bist? Weil wenn die erst merken, dass du schlauer als die anderen bist, wirst du hier ständig angepisst. Du bist sicher schon fix und fertig, Bitch. Du machst nix und wehrst dich nicht. In Rosendorf gibt es Gangster, die 10-Jährigen, na was denkst du? Das sind doch keine Waschlappen, das sind die, die im Knast waren, weil sie Hasch hatten. Sie wollen, dass ich aufhöre, doch ich hör nicht aus. Ey man, ich hör nicht raus. Du schreckst gerade schauen, steht bei Schwanz schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig machen, waren schon die. Sie wollen, dass ich aufhöre, doch ich hör nicht aus. Ey man, ich hör nicht raus. Du schreckst gerade schauen, steht bei Schwanz schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig machen, waren schon die. Ich bin der Feuerwehrmann, komm ruf die Feuerwehr an. Zu Silvester zünde ich dein Feuerwerk an. Niemand kann sich gegen dieses Feuerwehrmann. Mann. Komm, machen wir eine Battle, mach mein Duell. But I just say one thing, I am cruel. Schau sie alle an, du siehst, wer hier rappen kann. This song is like a car, 500 km/h. Du kannst es ruhig glauben, das stimmt. Oh, volle Power wie ein Actionfilm mit Feuer und Gas. Alles Rauch, Baby, wir sind die Stars. Sie wollen, dass ich aufhöre, doch ich hör nicht aus. Ey, man, ich hör nicht raus. Du schreckst gerade schauen, steht bei Schwan schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig machen, waren schon die. Sie wollen, dass ich aufhör, doch ich hör nicht aus. Ey, man, ich hör nicht raus. Du schreckst gerade schauen, steht bei Schwan schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig machen, waren schon die. Ich schau raus aus den Fenstern, überall Gangster, die ganz harten. Die kennst ja, alle rennen rum mit ner Knarre in der Hand. Bra, alle rennen rum mit irgendeiner Ware in der Hand. Du schaust nicht wie einer von den ganz Großen aus. Da brennt dein Gebäude, war doch bloß dein Haus. You are trapped, du musst weg. Du bist gefangen von Freezy Trap. Hey, schaut mal her, weil ich euch verarsch. Ihr Motherfucker, ich mein euch, ihr Stars. Sie wollen, dass ich aufhöre, doch ich hör nicht aus. Ey, man, ich hör nicht raus. Du schreckst gar nicht schauen, steckt bei Schwan schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig, machen waren schon die. Sie wollen, dass ich aufhöre, doch ich hör nicht aus. Ey, man, ich hör nicht raus. Du schreckst gar nicht schauen, steckt bei Schwan schon drin. Du sagst jetzt so viel fertig, machen waren schon die.